Es ist 6 Uhr. Cosmo. Die Nachrichten mit Reinhard Becker. Guten Morgen. Bundespräsident Steinmeier hat die Bürger dazu aufgerufen, ihre Kontakte einzuschränken. In einem Gastbeitrag für eine Zeitung schrieb er, durch freiwillige Beschränkung könnte ein Lockdown verhindert werden. Martin Adolfs, WDR aktuell. Tun wir es, damit Schulen und Kitas nicht wieder schließen, damit wir das öffentliche Leben nicht wieder vollständig herunterfahren müssen. So Steinmeiers Appell in der Bild am Sonntag. Außerdem ruft er wiederholt dazu auf, sich impfen zu lassen. Der Bundespräsident hat wegen der Corona-Entwicklung eine dreitägige Reise in die Golfregion abgesagt. Die neue Virusvariante Omikron gibt Anlass für neue Sorgen. In München wurden die ersten beiden Fälle in Deutschland bestätigt. Ein Ehepaar, das längere Zeit in Südafrika war. Die Bundesregierung hat inzwischen die Einreise aus 8 südafrikanischen Staaten nach Deutschland eingeschränkt. Das Robert-Koch-Institut meldet heute mehr als 44.000 positive Corona-Tests. Das sind mehr als 1.600 Fälle mehr als am Sonntag vor einer Woche. Auch die 7-Tages-Inzidenz ist weiter gestiegen. Die Schweizer stimmen heute über das Covid-19-Gesetz ihrer Regierung ab. Es geht vor allem um das Zertifikat, mit dem sich eine Impfung oder Genesung nachweisen lässt. Mehrere Gruppen befürchteten eine massive Überwachung der Bürger und erzwangen eine Volksabstimmung. Katrin Hondel, WDR Genf. Die Stimmung ist aufgeheizt wie selten an einem Abstimmungssonntag in der Schweiz. Seit Wochen schon protestieren die Gegnerinnen und Gegner des Covid-19-Gesetzes lautstark und teilweise mit Gewalt auf Schweizer Straßen. Umfragen sagen allerdings, wie bei der ersten Volksabstimmung im vergangenen Juni, eine klare Mehrheit von gut 60% für das Gesetz voraus. Die Gegner machen vor allem gegen das bereits geltende Covid-Zertifikat mobil, den 3G-Nachweis, der seit September in der Schweiz unter anderem beim Besuch von Restaurants oder Kulturveranstaltungen vorgelegt werden muss. Weitere Meldungen im Überblick. In den Niederlanden tritt wegen steigender Infektionszahlen ein abendlicher Lockdown in Kraft. Jeweils ab 17 Uhr müssen dort Geschäfte, Restaurants und Kneipen sowie Sportclubs schließen. Die Ausnahme sind Supermärkte. Die Maßnahmen in den Niederlanden sollen zunächst für 2 Wochen gelten. Die Christen starten heute in die 4-wöchige Adventszeit. Die kirchlichen Hilfswerke Brot für die Welt und Adveniat beginnen mit ihren bundesweiten Spendenaktionen. In der Fußball-Bundesliga ist Bayern München mit einem Sieg gegen Arminia Bielefeld wieder auf Platz 1 der Tabelle vorgerückt. Die Bayern setzten sich mit 1:0 durch. Die weiteren Ergebnisse mit Westbeteiligung: Köln, Mönchengladbach 4:1, Wolfsburg, Dortmund 1:3 und Bochum-Freiburg 2:1. Cosmo aus der Region. Wegen einer Bombenentschärfung wird ab 10 Uhr die Autobahn 30 bei Bad Oeynhausen gesperrt. Wie lange die Sperrung dauert, ist offen. Mareike Zeck, WDR Bielefeld. Die Weltkriegsbombe wird weniger als 1 Kilometer entfernt vom Autobahnabschnitt zwischen Bad Oeynhausen und Löhne vermutet. Aber erst wenn der Kampfmittelräumdienst die Bombe ausgegraben hat, klärt sich, wie groß der Radius ist, in dem evakuiert wird. Möglicherweise sind dann mehr als 3000 Anwohner betroffen und eben beide Fahrtrichtungen der Autobahn 30. Eine Umleitung konnte nicht ausgeschildert werden, sagt die Autobahngesellschaft. Dafür sei nicht genug Zeit gewesen. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Heute ist es stark bewölkt mit einzelnen Regen-, Schneeregen- und Graupelschauern. Die Straßen können glatt sein. Ab 300 Meter Höhe sind Schneeschauer möglich. Im Sauerland und in der Eifel kann es örtlich länger kräftig schneien. Sonne gibt es nur selten. In Arnsberg bis 2 Grad, in Wuppertal bis 3 Grad und in Wesel werden 4 Grad erreicht. Auch morgen bleibt es überwiegend grau mit einzelnen Regen-, Schneeregen- und Schneeschauern. Hier und da gibt es etwas Sonne. Und bei -2 bis +6 Grad sind starke Böen möglich. Am Dienstag gibt es erst leichten Schneeregen, im Bergland Schnee und später vor allem Regen bei milden 5 bis 9 Grad. Das war WDR aktuell. Cosmo. Der Sound der Welt. Pelo negro oscuro, bonita, pero apenas. parecía que rezaba. Sale prendadita de su mal y que Dios tendrá que cobrarle. Y se va a tener, si se le la llama al cielo y que ya no hay nadie más por ahí, no hay nadie más sentadita dando palmas. Tem muita pressão, não desenvolve a semente. a mesma coisa com a gente. Que é pra ser gentil como flor é pra florir, mas sem água, sol e tempo, que botão vai se abrir? É muito triste, muito cedo, é muito covarde cortar infâncias pela metade. Pra ser um adulto sem tumulto não existe atalho. Em resumo, crianças não têm trabalho, não. Não. Não. Não. Ao trabalho infantil. Desde cedo, 9 anos, era um pingo de gente. Empurrado a fórceps pro batente, o bíceps dormente, a mão cheia de calo. Treme, não aguento um lápis no fundão de São Paulo. Se alma rebelde se quer domesticar, menina preta perde infância, vira doméstica. Amontoados ao relento, sem poder se esticar, um baobá vira um bonsai. É só assim pra explicar que o nosso povo nas periferias precisa encher suas panelas vazias. Dignidade é dignidade, não se negocia, porque essa troca leva infância, devolve apatia. E é pior na pandemia, sobra ferida na alma, uma coleção de trauma, fora a parte física. E nós já tá na parte crítica. Pra que o nosso futuro não chore, a urgência é, precisamos ser melhores, viu? Se tem muita pressão, não desenvolve a semente. É a mesma coisa com a gente. Que é pra ser gentil como flor é pra florir, mas sem água, sol e tempo, que botão vai se abrir? É muito triste, muito cedo, é muito covarde cortar infâncias pela metade. Pra ser um adulto sem tumulto não existe atalho. Em resumo, crianças não têm trabalho, não. Ao trabalho infantil. Com 8 ela limpa a casa de família em troca de comida, mas só queria brincar de adoleta. Sua vontade esconde, esconde, já que a sociedade pega, pega sua liberdade, transforma em tristeza. Repetiu na escola por falta, ele quer ir, mas não pode. Desigualdade é presente e tira seus direitos. Sem escolha, trabalho rouba pra viver. Sistema algoz que o arrancou da escola e colocou pra vender bala nos faróis. Em maioria, jovens pretos de periferia que tem direito a vida plena, mas só conhece o que vivencia. Insegurança, violência e medo. Trabalho infantil é um crime e tem cor e endereço. Prioridade nossa é assegurar que cresçam e floresçam, alimentar a potência delas. A liberdade delas não tem preço. Merecem um mundo como um jardim e não como uma cela. Se tem muita pressão, não desenvolve a semente. É a mesma coisa com a gente. Que é pra ser gentil como flor é pra florir, mas sem água, sol e tempo, que botão vai se abrir? É muito triste, muito cedo, é muito covarde cortar infâncias pela metade. Pra ser um adulto sem tumulto não existe atalho. Em resumo, diz, crianças não têm trabalho. Não tem trabalho. Não, não, não, não. Apenas não. Ao trabalho infantil. Too many moves. Hand in hand, cold heart. Music is my whole life. You know, I live music, I write music, I enjoy music. Everything connected to music, that's my life, you know. Cosmo, der Sound der Welt. They keep trying to tell me. Me llaman calle. llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa siempre a deshora. Me llaman puta también princesa. Me llaman calle es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. You roll over to me, got 3 a.m. And all these forehead kisses didn't turn out yet. That's how we plan kids. Resentere, let's get like now we got two kids and sensere play. Nobody ever made me feel like this before. Nobody could ever do it like me, and that's for sure. Yeah. La baka ring wa yitsi we to chopa. Bane ba ring ba sanse ba to bona. Do what I gotta do and I do it, I can all wet. Do what I wanna choose and kidu la ki tapela wet. Do la unduba my good look, kidu la ki bata wet. Le haole think kidu la fella ki na hana wet. Do what I gotta do and I do it, I can all wet. Choose what I wanna choose and kidu la ki tapela wet. Do la unduba my good look, kidu la ki bata wet. Le haole think kidu la fella ki na hana wet. Baby. Deixamos pra trás. Quero você aqui e a gente faz assim. Olha pra mim, vem aqui que eu tô afim. Tira o jeans e me faz sentir. Ai que saudade daquilo, ai que saudade daquilo. Quando bate a vontade, beijo até tarde, pego os chinês tranquilo. Ai que saudade daquilo, saudade daquilo. Quando faz a vontade, beijo até tarde, pego te deixo tranquilo. Vou te falar a verdade, madrugada bate a saudade. Quando estiver tranquilo, se lembra daquilo que é quase uma necessidade. A vontade invade, sabe? Atividade, sabe? O teu cheiro no meu travesseiro, eu queria que fosse a realidade. A saudade tá no modo hard, a vontade tá no modo hard. Posso pedir com carinho, beijo e vinho em casa mais tarde. A saudade tá no modo hard, a vontade tá no modo hard. Posso pedir com carinho, beijo e vinho em casa mais tarde. Ai que saudade daquilo, ai que saudade daquilo. Quando bate a vontade, beijo até tarde, pego os teus tranquilo. Ai que saudade daquilo, ai que saudade daquilo. Quando bate a vontade, beijo até tarde, pego os teus tranquilo. Olha pra mim, vem aqui que eu tô afim. Tira o jeans e me faz sentir. Ai que saudade daquilo, ai que saudade daquilo. Quando bate a vontade, beijo até tarde, pego os chutes tranquilo. Ai que saudade daquilo, ai que saudade daquilo. Quando bate a vontade, beijo até tarde, pego os chutes tranquilo. Ai que saudade daquilo, ai que saudade daquilo. Quando bate a vontade, beijo até tarde, pego os chutes tranquilo. Ai que saudade daquilo, ai que saudade daquilo. Quando bate a vontade, beijo até tarde, pego os chutes tranquilo. Você parou e reparou, o meu coração virou. Eu vi, eu vi. Você parou e reparou, o meu coração pirou. Eu vi. Deine Homies hängen mit Polizei, yeah. Renn ohne Stopp, keine Zeit, yeah. Kopf auf Fersen von meinem Nike, yeah. Was ist Sport? Ja, du weißt, ja, du weißt, yeah. Deine Homies hängen mit Polizei, yeah. Renn ohne Stopp, keine Zeit, yeah. Kopf auf Fersen von meinem Nike, yeah. Was ist Sport? Ja, du weißt, ja, du weißt. Deine Leute klatschen Beifall für einen Nazi, wenn es sein muss. Meine Leute klatschen Nazis von der Straße, wenn es sein muss. Seit dem Eisprung in 030 in mein Block. Keiner guckt auf sein Plus, hier wird alles schön geteilt, Bro. Meine Leute kommen in kein Club, deshalb lungern an dem Späte hier. Mit bis um drei Suft, danach schlummern wie ein Baby. Deine Leute goldene Glitter fressen, Hummer sind im Käfig, kneten Seele für die Knete. Fick dein Hummer, Bruder, Futter lieber Spezi. Dein Homie hat am Kotti Angst, dass ihn ein Kanak abzieht. Mein Homie hat keinen Bock, dass deiner ihn wie ein Bastard dann sieht. Ihr kriegt Logenplätze, Bruder, wir kriegen Zelle. Ihr könnt große Sätze, wir können rennen. Deine Homies hängen mit Polizei, yeah. Renn ohne Stopp, keine Zeit, yeah. Cops auf Fersen vor mein Nike, yeah. Was ist Sport? Ja, du weißt, ja, du weißt, yeah. Deine Homies hängen mit Polizei, yeah. Renn ohne Stopp, keine Zeit, yeah. Spaß ist Sport, ja du weißt, yeah. Meine Leute mischen Gin auf einer Parkbank, yeah. Und dein Spießervater kriegt einen dicken Hals wie Scharlach, yeah. Deine Leute fragen mit nem Lächeln nach den Fahrkarten. Meine Leute malen Text am Ende in nem Bandschacht. Kannst uns nicht verstehen, bleib Gast ungebeten. Bleib immer unbequem, mit dem Finger 110. Meine Leute auf der Straße mit der Faust im Himmel, yeah. Deine Leute wetten an der Börse auf Gewinne, okay. Meine Leute schwarze Aussicht, schwarze Augenringe, yeah. Deine Träume im Strom, meine Träume ist auf die Spitze. Weißer Wein im Plastikbecher, halt den Chardonnay wie ein Zepter. Pusten Rauch in Himmel, yeah. Pusten Rauch in Himmel. Deine Homies hängen mit Polizei, yeah. Yeah. Rennen ohne Stopp, keine Zeit, yeah. Yeah. Cops auf Fersen vor meinen Nike, yeah. Was ist Sport? Deine Homies hängen mit Polizei, yeah. Renn ohne Stopp, keine Zeit, yeah. Cops auf Fersen vor meinen Nike, Air Force ist Sport, ja du weißt, yeah. Music for me is expression, poetry, life. Music is soul. Cosmo, der Sound der Welt. waltzing and she knows what's wrong. She just can't quit it, her heart's so numb. Hers to live it, but what's to run? And I haven't seen you in months. There's no light in your eyes and she won't open them. The hardest thing, you are not addicted to me. I'm the only thing you should need. You should be addicted to me. Drink just not to care, not care just to drink. Can that be enough and not take too much? The heart. run through on our veins. We the sweat, we the toil and embrace the pain. If we team, we they get up and try my game. Tell me fairly, I been push fast in the game. Everybody know me the same. Some people just couldn't complain. Looking for somebody to blame. They don't go grab them, my whole life by the reins. I see me see the man, we will do my game. We see see my power, but intimate game. We you for open the gap. Be a move my guy, why do we let me see? Nobody take it for Jimmy. If you owe me what's due me, then give me. No really sure how you suckers they see me. Maybe you come from what you see on TV. No, they wish me well and honor your prayers. Prophets are doomed out as naysayers. Speak truth and they hang your neck in these chains. Man, know this shit, I don't care for these games. Focus on living the best of my life, but the best of my life in my ebony range. You make this nigga trying to take from me your mind and my guy, you probably prepared to be made. The truth is said nobody have them together. Obviously, we just driving, trying to do better. I get tired of this shit, sometimes I get fed up. Your heart, no day inside, don't do it, be set up. Sometimes it look impossible, all is in order. Remember, I promise you and I promise one another. The deal we say, we always good to look out for each other. Cause if the weight is on your shoulder, it is on my shoulder. You never go fight this battle alone, I'll be your soldier. She said we come so far, we stronger as we get older. We go learn, we go build, today we go do yoga. Mas é mentira, tchu-tchu, é mentira. Ira, tchu-tchu, é mentira. Eu não quero ter ciúmes, eu não quero ter queixumes. Quero é ter você na mira, tchu-tchu, sem mentira. What the Bible needs, if I go deep. If I go deep, will people pray for my downfall or just wait to see if I go bleak? If I go deep. Vigro deep.